SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt. Bei der Beerdigung war Vater betrunken und konnte sich kaum auf den Beinen halten. Zwei Mönche stützten ihn. Es war eine Beerdigung ohne Musik. Vater weinte nicht, sprach aber laut. Die Mönche und die anderen Leute, die sich versammelt hatten, versuchten nicht, ihn zum Schweigen zu bringen, doch man merkte, dass seine verwirrten Reden sie störten. Der Wagen mit dem Sarg kam nur schwer voran und Vater fragte plötzlich, ob es noch weit sei. Der Mönch antwortete ihm wie einem Kind, dass wir uns schon auf dem Friedhof befänden. Der Himmel war blau, aber nicht offen wie bei Halinas Beerdigung. Ich stand neben Vater, ich war müde und empfand nichts. Einer der hochgewachsenen Mönche leitete die Zeremonie. Er las aus einem Buch vor und redete dann so lange. Ich hatte den Eindruck, dass er mit seinem Reden Mutters Auffahrt in den Himmel verhinderte. Vater muss etwas Ähnliches empfunden haben, denn auf einmal rief er, »Henja, was haben sie dir nur angetan?« Niemand hieß ihn schweigen. Er wurde von selbst wieder still. Wie man den Sarg in die Erde senkte und mit Erde bedeckte, habe ich nicht gesehen. Nach der Beerdigung kehrten wir ins Kloster zurück. Vater wurde nicht nüchtern. Er sprach mit den Mönchen, die ihn stützten, wie mit Leidensgenossen. Er erzählte ihnen von seiner Reise nach Bukarest, von der Ausstellung und wie die Antisemiten ihm nachgestellt hatten. Obwohl die Mönche nicht darauf Acht gaben, was er sagte, erzählte Vater ihnen weiter von Viktor, den er den rettenden Engel nannte. Als sie das hörten, huschte ein Lächeln über ihre Gesichter, doch gleich darauf blickten sie wieder ernst. Auch beim Leichenschmaus redete er ununterbrochen. Er sprach davon, dass die Antisemiten die Luft verpesteten und man kaum noch atmen könne. Von Mutter sprach er nicht. Einer der Mönche erwähnte Mutter und sagte, sie war eine edle Frau und ist es auch auf dem Krankenlager geblieben. Und ich sage euch, sagte Vater, es ist schade, dass sie diesen Mann geheiratet hat. Aber sie waren doch geschieden, wandte ein Mönch ein. Ja, aber wir haben nicht aufgehört, einander zu lieben. Als der Mönch das hörte, wurde er rot. Danach verschwanden die Mönche zum Gebet, und Vater nahm meine Hand und sagte, »Komm, wir gehen hinaus.« Wir traten ins Freie. Der Himmel war noch nicht ganz dunkel, während wir die Hauptstraße entlang gingen. Inzwischen waren die Pfützen getrocknet. Nach am selben Abend verließen wir den Berg. Zuerst wollte Vater noch einmal ins Kloster zurück und den Mönchen danken, doch dann entschied er, gleich loszufahren. »Warum wollen Sie in der Nacht aufbrechen?« fragte der Herbergswirt und versuchte, uns aufzuhalten. »Ich muss noch heute Abend nach Storoschinez. Die Wege sind schlecht. Kein Kutscher wird in der Nacht hinaus wollen. Ich zahle einen guten Preis.« Vater hatte getrunken, war aber noch bei Sinnen. Er sagte mir, er wolle von Storoschinez den Nachtzug nach Czernowitz nehmen, dort eine Wohnung mieten und sofort zu malen anfangen. »Ein Leben ohne Bilder ist ein totes Leben.« Aus irgendeinem Grund sah ich ihn nicht eine Wohnung mieten, sondern mit seinen Freunden in der Wirtschaft sitzen, trinken und fluchen. Ich habe schon gelernt, was er will, hat nicht unbedingt etwas mit dem zu tun, was er macht. Um Mitternacht, kurz bevor die Herberge schloss, sah Vater einen Pferdewagen und hielt ihn an. Der Kutscher zögerte erst, willigte dann aber ein. Vater zog mir zwei Pullover über, setzte mir die Mütze auf und wir fuhren los. Die Straße war trocken. Zwar war der Abhang steil, doch die vorsichtigen Pferde bremsten gut. Vater versteckte den Kopf hinter dem Mantelkragen und vor meinen Augen erschienen wieder die hochgewachsenen Mönche, wie sie im Korridor gestanden und Vater zugehört hatten. Und einen Moment war es, als wollten sie ihm sagen, »Warum bleiben Sie nicht bei uns? Hier gibt es eine große Bibliothek und helle Zimmer, in denen man sitzen und malen kann. Warum wollen Sie weiter von Ort zu Ort ziehen?« Vater gab ihnen eine lange, komplizierte Antwort, die ich nicht verstand. Das Gefühl, dass Mutter im Himmel war und ich im Wagen unterwegs zu ihr, wurde deutlicher. Vielleicht, weil der Himmel aufklarte. »Ist dir kalt?« fragte Vater. »Nein«, sagte ich und lauschte auf den Klang des Wortes. Wieder sah ich Mutter, wie in den Sommerferien. Sie ist hochgewachsen und ihr langes Haar bedeckt sie. Sie schwebt auf dem schwarzen Wasser des Sees. Nach Mitternacht erreichten wir den Bahnhof in Storozhinets. Die Station war leer, die Kassen waren geschlossen. Auf Vaters Frage, wann der letzte Zug fahre, sagte der Wächter ungerührt, »Vor 5 Minuten.« Zwei schummrige Lampen beleuchteten die Bahnsteige. Die Dunkelheit schloss uns von allen Seiten ein. Wir hatten keine andere Wahl, als in die Stadt zu gehen und uns ein Hotel zu suchen. »Ich habe einen Fehler gemacht«, sagte Vater, »und wir brachen auf.« Ich erinnerte mich gut an Storozhinets, doch im Dunkel sah die Stadt anders aus. Die großen kahlen Kastanienbäume warfen dicke Schatten auf das Trottoir. Wir zogen von einer Straße zur nächsten und standen schließlich vor einem kleinen Haus mit dem Schild »Hotel Salzberg«. Vater klopfte an die Tür und bat um eine Bleibe für die Nacht. Eine Frau öffnete und gab uns ein Zimmer mit 2 Betten. Ich konnte nicht einschlafen. Ich dachte wieder an die Beerdigung. Jetzt schien es mir, dass Mutters Beerdigung anders als die von Halina übereilt und kurz gewesen war. Die Mönche hatten hastig die Gebete gelesen und waren gegangen. Vater wachte auf und fragte, »Warum schläfst du nicht?« »Ich kann nicht einschlafen. 10 bis 100.« Dieser alte Trick, den Mutter mir oft vorgeschlagen hatte, kam mir jetzt lächerlich vor. Trotzdem zählte ich und schlief tatsächlich ein. Spät wachten wir auf. Vaters Bitte, uns zum ersten Zug um 6 Uhr zu wecken, war wohl vergessen worden. Die Putzfrau beteuerte, sie habe an die Tür geklopft und gerufen, dass es 5 Uhr sei, und Vater habe geantwortet, danke, in Ordnung. Vater stritt nicht mit ihr und war auch nicht verärgert. Er bestellte Frühstück. Wir setzten uns und aßen, als ob wir es nicht eilig hätten. Der Kaffee schmeckte gut. Vater bestellte noch ein Kännchen. Der Hotelbesitzer, ein Jude von der Art, die gesellschaftlich etabliert und über alles, was in der Gegend geschieht, informiert ist, hatte Vaters Namen natürlich schon gehört. Er rief sofort seine Frau und seine Töchter, um ihnen das Wunder zu zeigen. Vater war zunächst verlegen, gab dann aber dessen Bitten nach und erzählte ausführlich, dass er erst vor kurzem aus Bukarest zurückgekehrt sei, wo er eine große Ausstellung gehabt habe und dass er sich nun auf dem Wege nach Czernowitz befinde. Der Jude seinerseits erzählte, der Antisemitismus in dieser Gegend werde von Tag zu Tag schlimmer. Juden würden jetzt schon am helllichten Tage auf offener Straße angegriffen. »Und was machen die Juden?« fragte Vater. »Was können sie schon machen?« Als wir den Bahnhof erreichten, war es bereits Mittag. Vater ging zur Kasse, fragte nach dem nächsten Zug und entschied an Ort und Stelle, dass wir besser nach Kimpolung fuhren und uns ein bisschen ausruhten, bevor die Feriengäste kamen. Ich hatte einmal mit Mutter die Sommerferien dort verbracht und erinnerte mich an die lange Allee von dünnen Pappeln, deren Schatten auf dem Gehweg bebten. Wir fuhren mit dem ersten Zug, und sobald wir die Gegend von Storozhinets verlassen hatten, begann es zu regnen. Zuerst freute sich Vater, doch je dunkler es wurde, umso mehr verdüsterte sich sein Gesicht, und er versank immer tiefer in seinen Mantel. In Kimpolung kamen wir bei Nacht an. Auch hier fiel starker Regen, und wir drängten uns zusammen mit den Bahnhofsarbeitern in der Kantine. Das Essen dort machte keinen frischen Eindruck. Wir gingen hinaus, warteten auf einen Wagen. Alles, was uns widerfahren war, seit wir Bukarest verlassen hatten, wirkte auf mich wie ein Albtraum, der einen anderen ablöste. Pferdewagen fuhren an uns vorüber, aber kein Kutscher hielt an. Zum Schluss hielt doch ein Wagen und wir stiegen auf. »Bringen Sie uns zum Hotel.« »Zu welchem?« »Das ist egal.« So kamen wir zum Hotel Bukowina. Die Besitzerin, eine nicht mehr junge Frau, empfing uns freundlich und servierte sofort Kaffee und Brötchen. Die Betten waren bequem, wir schliefen lange. Dann saßen wir am Fenster und frühstückten. Plötzlich bemerkte ich, dass die großen Vasen gleichsam andere Zeiten aufbewahrten. Vater sagte, »Das ist ein Hotel aus einer anderen Epoche. Es gibt nicht mehr viele davon.« Der Regen hörte nicht auf. Vaters Plan, sich hier zu erholen, spazieren zu gehen und mir den Zauber dieses Ortes zu zeigen, ging nicht auf. »Das ist eine gute Zeit zum Schlafen. Der Schlaf ist nicht weniger schön, als wach zu sein. Wenn ein Mensch eine Woche lang schläft und dann wieder erwacht, ist er wie neu geboren«, sagte die Hotelbesitzerin freundlich. Doch ihre Stimme war mir nicht angenehm. Ich spürte, dass sie versuchte, sich einzuschmeicheln. Vater hörte ihr zu, fragte nach, und sie redete unbeirrt weiter. »Eine Woche lang schlafen, das ist ein verheißungsvolles Abenteuer.« »Ein verheißungsvolles Abenteuer?« fragte Vater staunend. »Gewiss«, sagte sie, und bestand darauf. Die Tage sind grau und kriechen langsam dahin. Vater trinkt und spielt Poker. Auch mir hat die Wirtin ein altes Kartenspiel gegeben. Ich lese begeistert Jules Verne und kritzle geometrische Figuren. Alle paar Stunden tritt Vater ans Fenster und sagt, kein Ende in Sicht. Die Wirtin fragt mich, in welche Klasse gehst du, Paul? Ich gehe nicht zur Schule. Warum nicht? Ich habe Asthma. Gehen Kinder mit Asthma nicht zur Schule? Ich bin freigestellt. Möchtest du denn nicht? Nein. Seit 2 Jahren atme ich ganz normal und es passiert nicht mehr, dass ich keine Luft bekomme. Ehrlich gesagt hatte ich auch früher kein wirkliches Problem mit dem Atmen. Mich vom Schulbesuch zu befreien war eine von Vaters Errungenschaften und er prahlte oft damit. Paul lernt nicht in der Schule, ich habe ihn vor dem Herdenleben bewahrt, verkündete er vor anderen. Dass er Schulen hasste, habe ich immer gewusst, doch ich denke, im letzten Jahr ist diese Feindschaft noch gewachsen. Für das bisschen Mathematik lohnt es sich nicht, ein ganzes Leben kaputt zu machen. In der Schule lebt man in einer Herde. Es gibt Herrscher und Untertanen. Statt ein Kind zu haben, das ein Untertan ist, habe ich ein Kind, das Fragen stellt. Jetzt sagt Vater nicht mehr, stellen Sie ihm doch eine Rechenaufgabe, sondern jeder Tag ohne Schule ist ein Tag außerhalb von Gefängnismauern. Vater hört nicht auf zu trinken. Sein Gesicht ist rot wie eine Rübe. Schon mehrmals hat er seine Mitspieler gewarnt, nicht zu tuscheln und nicht zu versuchen, ihn zu überlisten. Die Leute, mit denen er spielt, kommen mir wie eine Bande von Betrügern vor. Vater verliert, und ich sehe, seine Geduld geht zu Ende. Ich habe Angst, er könnte schon bald aufstehen und lostoben. Doch die Gefahr kam aus einer anderen Richtung. In Gestalt einer großen, blonden Frau, einer Kroatin, die es hierher verschlagen hatte. Vater schien ihr zu gefallen, und alles, was er sagte, brachte sie zum Lachen. Solche Frauen hatte ich schon in Czernowitz gesehen. Sie lachen dauernd und sagen, ach, das ist lustig. Ich war mir sicher, Vater würde sich von ihr abgestoßen fühlen, doch dem war nicht so. Vater saß im Sessel und erzählte ihr in aller Ausführlichkeit von seiner Reise nach Bukarest, von der Ausstellung und von den Antisemiten. »Sie sind Jude?« fragte sie. »Richtig.« »Das sieht man Ihnen nicht an.« »Was ist daran schlecht, Jude zu sein?« »Es ist nicht schlecht, bloß gefährlich.« Vater mochte diese Antwort der blonden Frau und sagte, Da haben Sie recht. Ich habe immer recht. Vater lachte und meinte, sieht ganz so aus. Danach sah ich sie nicht mehr. Die Tage vergehen dunkel und nass. Die Öfen bullern Tag und Nacht. Die meiste Zeit sitze ich im Musikzimmer, lese Jules Verne oder zeichne weitere geometrische Figuren. Als wir in der Nähe des Klosters wohnten, hatte ich viele Vorstellungen im Kopf. Hier stelle ich mir gar nichts vor. Mein Schlaf ist tief und undurchdringlich. Ich bin mit niemandem verbunden. Eines Nachts wachte ich auf und sah, dass Vater nicht im Bett lag. Angst überfiel mich, ich wollte schreien. Ich stand auf und betastete sein Bett. Es war leer und kalt. Auch im Wohnzimmer und im Musikzimmer war alles dunkel. Ich ging zurück in mein Bett und wartete. Erst gegen Morgen kam er auf Zehenspitzen hereingeschlichen. Ich wusste genau, was passiert war. Wir frühstückten mit großer Verspätung. Unrasiert, mit geröteten, unsteten Augen fläzte er sich am Tisch und stopfte große Stücke Brot in den Mund. Nachmittags spielte er Karten und verlor erneut. Zu verlieren ärgerte ihn. Doch er erhob nicht die Hand und wurde auch nicht laut. Später trat die Blondine ein und er unterhielt sich mit ihr so herzlich, dass es mich ärgerte. Er nannte sie »meine Liebe« und machte ihr Komplimente. Jede Nacht verschwand Vater, um morgens auf Zehenspitzen zurückzukehren, und jedes Mal sah er elender aus. Schon bald hafteten ihm die plumpen Bewegungen der blonden Frau an. Vater, der sonst jede kleinste Bewegung wahrnahm, bewegte sich nun selbst hässlich, und beim Sprechen verschluckte er die Worte. Wenn der Regen aufhören würde, würde ich ihn dazu bringen, mit mir hinauszugehen. Es ist schon Ende April und im Himmel noch immer kein Zeichen von Licht. Nach dem Abendessen sitzt Vater im Sessel und zählt an den Fingern die Städte auf, in denen er schon ausgestellt hat. Das ist nicht seine Art und es ist auch nicht seine Stimme. Die Blondine sitzt neben ihm, sie lacht über jedes Wort aus seinem Mund, doch die anderen sitzen da und schauen ihn an wie Betrüger. Mir wird klar, dass sie ihm das letzte Geld abluchsen und dass die Blondine ihm nachts Geld aus der Tasche stiehlt. Ich habe schon gehört, wie er murmelte, wieder hat sie mich bestohlen. Vater ist wie ein eingesperrter Löwe. Er greift nicht an und zerstört nichts, sondern ist nur mürrisch und wütend auf sich selbst. Die Tage vergehen und Vater verändert sich vor meinen Augen. Ich kenne ihn kaum noch. Auf seinen eingefallenen Wangen liegt ein unangenehmes Rot. Manchmal glaube ich, dass ich ihm im Weg bin und ihn störe. Dann möchte ich am liebsten einfach weglaufen, egal wohin mich meine Füße tragen. Vater versinkt im Trinken, im Pokerspiel und darin, die Blondine zu unterhalten. Er bemerkt mich kaum mehr. Manchmal wacht er einen Moment aus diesem Zustand auf und sagt, »Paul, warum gehst du nicht schlafen?« oder »Warum liest du nicht?« Ich weiß es, kümmert ihn nicht wirklich. Er meint gar nicht mich. Er ist im Zimmer der Blondine untergegangen und kommt erst gegen 3 Uhr mittags zum Essen. Die Besitzerin des Hotels sorgt sich um mich, serviert mir die Mahlzeiten und stellt Fragen. Wieder geht es um die Schule und um mein Asthma. »Ich habe Asthma und muss deshalb nicht zur Schule gehen«, wiederhole ich. »Für immer?« »Für immer.« Die Hotelbesitzerin hat Umgangsformen aus vergangenen Zeiten und benutzt auch alte Worte. Sie nennt mich »junger Mann«. Ab und zu spielen wir Domino oder Schach. Ich besiege sie mit Leichtigkeit und sie erzählt es sofort ihren Gästen. Doch Vater lässt sich davon nicht beeindrucken. Wenn es nicht regnen würde, würde ich weglaufen. Ich sehe mich schon bei den Bauern arbeiten oder bei einem jüdischen Ladenbesitzer. Lieber hart arbeiten, als sehen, wie Vater mich ignoriert. Der Gedanke, dass er hinter der blonden Frau her ist und mich vergessen hat, macht mich verrückt. Die Träume kehren zurück. Ich bin wieder bei Mutter. Fahre mit ihr nach Dornavatra oder in jenes verwunschene Dorf nicht weit davon entfernt. Auf dem Bahnhof verliere ich sie für einen Moment aus den Augen, finde sie aber gleich wieder. Sie ist so anders als die anderen Frauen und ihre Schönheit fällt auf. Ich frage sie nach ihrem Tod und ihrer Beerdigung auf dem Klosterfriedhof. Sie schaut mich mit dem vollen, sanften Blick an, den ich so geliebt habe, und ich verstehe, dass ihr Tod eine Täuschung ist, eine furchtbare Verwirrung der Sinne. »Wir werden immer nach Dornavatra fahren«, sagt sie. Und sofort fühle ich mich ihr mit allen Fasern meiner Seele verbunden. Und wir beide sind eins mit dem wunderbaren Wasser, das jetzt noch klarer ist, als sei es während unserer Abwesenheit reiner geworden, und nun kann ich ihre Bewegungen auch unter Wasser sehen. Als ich aus dem Traum erwache, schwindelt mir, und ich verstehe nur mit Mühe, was um mich herum geschieht. Die Wirtin fragt, ob ich gut geschlafen habe, und natürlich erzähle ich ihr nichts. Nach und nach kommen die Gäste aus den Zimmern und setzen sich an die gedeckten Tische. Sie essen mit gutem Appetit, ziehen über andere her und lachen. Auch über Vater reden sie. Jedes Mal, wenn sie seinen Namen nennen, schwillt in mir der Zorn und ich könnte das Geschirr auf dem Tisch zerschlagen. Eines Abends kam die blonde Frau zu mir und sagte: »Wie geht es dir, Paul?« »Ausgezeichnet«, antwortete ich. »Ist dir nicht langweilig?« »Nein.« Irgendwie hatte ich den Eindruck, dass sie mich auf ihr Zimmer einladen wollte, aber ich hatte mich geirrt. Sie sagte: »Die Hotelbesitzerin meint, du würdest sie bei jedem Spiel besiegen. Stimmt das?« »Ja, das stimmt.« »Du bist sehr begabt.« Ich ärgerte mich und sagte: »Scheint so.« »Genau wie dein Vater.« »Mindestens.« Vor Lachen beugte sie sich so weit vor, dass ich ihre großen Brüste sehen konnte. Vater saß währenddessen im Sessel. Mein Gespräch mit der blonden Frau interessierte ihn nicht. Ich sah die schwarzen Ringe unter seinen Augen und wusste, dass er betrunken war. Später, bevor sie mit Vater wieder verschwand, sagte sie: »Gute Nacht, mein Lieber, wir sehen uns morgen.« Ich stehe früh auf, spiele auf dem Boden oder lese. Es gibt hier eine schöne Bibliothek und die Hotelbesitzerin hat mir erlaubt, die Bücher anzuschauen. Auch hier habe ich ein Buch gefunden, in dem Vater erwähnt wird. Der Verfasser überschüttet ihn mit Lob und nennt ihn den Prinzen der Maler des untergegangenen Reiches. Ich lese seine Hymne auf Vater, und Vaters Elend schmerzt mich noch mehr. Jeden Nachmittag, wenn ich Vater aus der Höhle der blonden Frau schleichen sehe, möchte ich ihm sagen: »Vater, komm, wir nehmen unser Gepäck und gehen weg. Lieber Regen als Schande. Die Leute hier sind doch Betrüger, und auch die blonde Frau bestiehlt dich. Lass uns nach Czernowitz fahren, zu den Freunden. Dort sind die Straßen gepflastert. Es ist alles nicht so schlammig wie hier.« So möchte ich zu ihm sprechen und tue es nicht. »Vater«, kam es mir trotzdem über die Lippen. »Was?« »Wann gehen wir weg von hier?« »Bald«, sagte Vater zerstreut. Die blonde Frau missachtet jeglichen Anstand. Sie umarmt und küsst Vater vor aller Augen. Die Hotelgäste flüstern und kichern, und ich koche vor Wut. Eines Abends provozierte einer der Gäste Vater und nannte ihn in geringschätzigem Ton den bekannten Maler Arthur Rosenfeld. Vater schimpfte: »Halt den Mund!« Und der Gast antwortete abfällig: »Warum den Mund halten? Warum soll ich nicht sagen, dass der bekannte Maler Arthur Rosenfeld beschlossen hat, in der Provinz zu leben und sich als Wohnstadt das Hotel Bukowina in Kimpolung quälte? »Halt den Mund«, sagte Vater noch einmal, ohne lauter zu werden. Der andere dachte wohl, Vater sei betrunken und nicht klar genug, um die Hand gegen ihn zu heben. Da hatte er sich geirrt. »Natürlich.« Plötzlich sprang Vater wie ein Löwe auf und schlug ihn. Wenn er geschwiegen hätte, nehme ich an, hätte Vater von ihm abgelassen. Doch da er ihn weiter provozierte, verpasste Vater ihm einen zweiten kräftigen Schlag. Es gab einen Tumult und man rief einen Arzt. Die blonde Frau verteidigte Vater und kreischte so laut sie konnte: »Der hat ihn provoziert, der hat angefangen!« Am nächsten Tag hatte sich der Geschlagene erholt und drohte, bei der Polizei Anzeige zu erstatten. Vater sagte nichts. Zu unserem Glück klarte der Himmel auf, und wir verließen das Hotel ohne große Formalitäten. Vater wollte sofort nach Czernowitz zurück. Aber er tat es nicht, aus welchem Grund auch immer. Die Regenfälle hörten auf, und eine große Frühlingssonne stand am Himmel. Wir zogen von Dorf zu Dorf, übernachteten bei Bauern oder in einer Herberge. Vater sprach nicht, brach aber ab und zu in Tränen aus. Es war ein lautes Weinen, das seinen ganzen Körper schüttelte. Eines Abends fragte er mich, ob ich mich an Mutter erinnere. »Sehr«, sagte ich. »Und wirst du dich auch an mich erinnern?« Ich wusste nicht, was antworten, und sagte: »Warum mich erinnern? Du bist doch bei mir.« Die Dörfer lagen oft viele Kilometer auseinander, und manchmal waren wir mitten in den Bergen, weit weg von jeder Siedlung. Im Hotel hatte ich den Kopf voller Ängste gehabt. Hier konnte ich ihn an einen Baumstamm lehnen und einschlafen. Auf unseren langen grünen Wegen sahen wir jüdische Krämerläden, fahrende Händler und Wirtschaften. Vater redete Jiddisch, und die Händler freuten sich und erzählten ihm schon bald von ihren Sorgen. Die Bauern bezahlten ihre Schulden nicht, Reisende belästigten sie und nachts fielen Räuberbanden über alles her, was an ihrem Weg lag. Ab und zu versuchte ein Krämer, uns aufzuhalten, und fragte: »Warum übernachtet ihr nicht bei uns? Wir beziehen euch zwei Betten.« Einmal kam ein alter Jude auf uns zu, legte mir die Hände auf den Kopf und segnete mich. In den Nächten unter den Bäumen konnte ich an Mutter denken. Ich sah sie, und nichts trennte mich von ihr. Vater, so habe ich den Eindruck, sieht gerade gar nichts. Er geht, als würde er rudern. Und manchmal scheint es mir, dass er zu dem Haus jenes Kunstkritikers, der ihn besonders verletzt hat, gelangen will, um ihn zu erwürgen. Einmal murmelte er nachts etwas von seiner Kindheit im Waisenhaus. Wenn er von seiner Kindheit spricht, sehe ich lange Flure vor mir, auf denen barfüßige Kinder herumspringen. Der Hausmeister steht an einem hellen Tor und ruft mit dröhnender Stimme: »Geht in die Zimmer, treibt euch nicht auf dem Gang herum.« Vor einigen Jahren ist Vater mit mir ins Waisenhaus gegangen. Da habe ich mit eigenen Augen die Flure gesehen. Der alte Hausmeister erinnerte sich noch an ihn, und sie sprachen von vergangenen Zeiten. Als wir das Gebäude verließen, hatte Vater gesagt: »Das war früher ein kräftiger Mann. Wir alle haben ihn sehr gefürchtet.« Über Mutter kein Wort. Hin und wieder kommt ein Stöhnen aus seiner Brust, und ich weiß, dunkle Gedanken peinigen ihn. Dann beißt er sich auf die Lippen, bald die Fäuste, und sagt: »Ich habe einen Fehler gemacht.« Einmal stellte er mir nachts eine Frage. Ich verstand die Frage nicht, und er wiederholte sie und sagte schließlich: »Auch du verstehst mich nicht.« vor einigen Tagen bot ihm ein Bauer eine Pistole zum Kauf an. Vater begutachtete die Waffe, feuerte einige Schüsse ab und kaufte sie. »Jetzt können wir in Ruhe schlafen«, sagte er mit einer Stimme, die mir Angst machte. »Manchmal denke ich, dass dieser lange Weg die Vorbereitung für unsere Rückkehr nach Czernowitz ist, damit Vater wieder malen kann. Ab und zu kommt er auf unseren Aufenthalt in Bukarest zurück. Sehnsucht überflutet dann seine Augen. Doch in Wahrheit scheint es etwas anderes zu sein. Seit Mutters Tod verstehe ich immer schwerer, wovon Vater redet. Einmal hat er zu mir gesagt, ich fürchte, mein Gedächtnis zu verlieren. Aber laufen tut er wie ein Soldat, und ich kann nur schwer mit ihm mithalten. So ziehen wir von einem Hügel zum anderen. Die Gegend ist bergig und grün, um diese Zeit steht alles in voller Blüte. Wenn ein Bauer droht oder flucht, verliert Vater die Nerven und zahlt es ihm siebenfach heim, und wenn nötig, schlägt er auch zu. Er hat Striemen im Gesicht und am Hals, aber er verbindet sie nicht. »Warum tust du das?«, warnen ihn die Juden. »Zum Unrecht darf man nicht schweigen.« »Aber es sind so viele. Das ist kein Argument.« Trotzdem haben die kleinen Krämer ihn gern, und jedes Mal, wenn wir zufällig an einem Laden vorbeikommen, geht die Frau gleich ein Essen für uns zubereiten, und der Mann bietet uns an, die Nacht über zu bleiben. Nachts, wenn Diebe ums Haus schleichen, macht Vater das Fenster auf und schießt. Einmal hat er einen Dieb verletzt, und er jaulte auf und rannte um sein Leben. Langsam ging uns das Geld aus. Vater hatte, wie sich herausstellte, das meiste im Hotel durchgebracht. Jetzt lebten wir von der Hand in den Mund. Wären da nicht die jüdischen Krämer, die uns zum Essen einluden und über Nacht beherbergten, hätten wir wahrscheinlich bald nicht mehr weitergekonnt. Oft gaben sie uns auch Kaffee, Tee, trockene Backwaren mit, von denen wir ganze Tage lang zehrten. »Ich habe einen Fehler gemacht«, sagte Vater und nahm einen Schluck aus dem Flachmann. Mittags, noch häufiger am Abend, zündeten wir ein Feuer an, kochten Kaffee und saßen stundenlang da und schauten in die Glut. Ab und zu sagte Vater ein oder zwei Wörter. Schwer zu sagen, ob es eine Anschuldigung war oder Reue. Eines Tages kamen wir zu einem Ladenbesitzer, den Vater meinen Cousin nannte, da auch er als Kind verwaist und einige Jahre vor Vater im Czernowitzer Waisenhaus aufgewachsen war. Der Jude freute sich über uns und ging sofort einen Tee kochen. Er hatte ein kleines Haus mitten in den Bergen. Die beiden Eichen daneben betonten nur, wie klein es war. Hier wohnte er schon 30 Jahre. Einige Male hatte er versucht, diesem einsamen Ort zu entkommen, doch es war ihm nicht gelungen. All die Jahre hatte er Gendarmen bestochen und sich mit ihrer Hilfe der Diebe und Räuber erwehrt. Aber jetzt hatten sich die Gendarmen mit den Dieben zusammengetan und keine Nacht verging ohne Drohungen oder Überfälle. Gestern hatte man ihm sein Pferd gestohlen und nun war er völlig von der Welt abgeschnitten. »Keine Sorge«, sagte Vater und zeigte ihm die Pistole. »Du benutzt sie?«, fragte der Krämer erschrocken. »Manchmal, wenn es sein muss.« »Ich habe nie daran gedacht, mir eine Pistole zu kaufen.« »Warum nicht?« »Weiß ich nicht.« Wir übernachteten zwei Nächte bei dem Krämer. Als wir wieder los wollten, bat er uns, noch eine Nacht zu bleiben. Vater wollte erst nicht, gab dann aber dem Drängen des Krämers nach. Es war eine klare, lichte Sommernacht und es roch nach Wasser. Wir saßen im Hof und tranken Tee. Vater beruhigte sich etwas und erzählte unserem Gastgeber, er wolle später einmal hierher zurückkehren, um die Landschaft zu malen. »Was findest du an dieser Landschaft? Sie ist außergewöhnlich schön. Ich sehe hier nur Not.« Vater sprach davon, dass es wichtig sei, die eigene Würde zu bewahren und sich zu schützen. Man muss es dieser Bande von Antisemiten hundertfach heimzahlen. Das Leben ist ein großer Wert, gewiss, aber es gibt noch einen höheren Wert, und das ist die Achtung vor sich selbst. Vater redete und redete. Ich hatte ihn schon lang nicht mehr so fließend sprechen gehört. Der Jude hörte sich das alles an und sagte, »Du bist noch jung. Du weißt nicht, was hier für Leute leben.« »Das weiß ich sehr wohl«, antwortete Vater kurz. »Woher?« »Meine Faust weiß es. Mit solchen ungeschlachten Kerlen habe ich kein Mitleid.« »Ich verstehe«, sagte der Krämer und schwieg. Wir saßen bis spät und gingen erst um Mitternacht schlafen. Gegen Morgen, es war noch dunkel, hörte Vater Geräusche und öffnete das Fenster. Die Einbrecher schossen und Vater schoss zurück. Wäre er nicht aus dem Fenster gesprungen und ihnen nachgejagt, wäre vielleicht nichts passiert. Aber Vater verfolgte sie, schoss und wurde verletzt. Unser Gastgeber und seine Frau knieten bei ihm. Sie verbanden Vaters Wunde. Vater wand sich in seinem Blut. Er stieß ein Röcheln aus und verstummte. Der Krämer schlug seinen Mantel um mich und sagte, »Du bist noch ein Kind, du darfst das nicht sehen.« Doch ich hatte es schon gesehen, und was die Augen nicht sahen, hörten die Ohren. Ein junger Bauer kam auf dem Pferd vorbeigeritten. Der Krämer bat ihn, den Juden in den Bergen Bescheid zu geben, und rief ihm, als er schon losgeritten war, noch hinterher, »Wenn du zurückkommst, bezahle ich dich.« Er hob Vater hoch und trug ihn ins Haus, legte ihn auf den Boden und bedeckte ihn mit einem Leintuch. Ich war mir sicher, dass das ein böser Traum war und dass, wenn er erst vorüber wäre, Vater wieder aufstehen würde und wir weiterziehen könnten. Ich stand da, und je länger ich dastand, umso stärker wurde der Druck in meinem Kopf. Schon bald kamen die Juden aus den Bergen. Der Krämer erzählte kurz, was geschehen war, wie Vater die Einbrecher verfolgt hatte und verwundet worden war. Sofort umringten sie mich, damit ich die Todesengel nicht sehe, doch ich hatte sie bereits gesehen. In Gestalt großer Vögel waren sie auf den Bäumen im Hof gelandet. Ich wollte zu Vater, aber die Leute versperrten mir den Weg ins Zimmer. Ich fürchtete, sie würden ihm etwas antun und schrie, »Ihr dürft ihm nicht wehtun«, und stürmte hinein. Sofort umringten mich alle wieder. Danach schlossen sie die Tür, und ich wusste nicht, was drinnen geschah. Die Frau des Krämers kam aus dem Zimmer und schüttete eimerweise Wasser aus. Das Wasser floss ein Stück und versickerte in der Erde. Dieser Anblick entsetzte mich, und ich rannte zu der versperrten Tür. Auf einmal ging sie auf. Ein mächtiges Beten drang heraus. Ich wollte die Mauer der Menschen durchbrechen, um zu sehen, wie Vater wieder aufstand, doch sie hielten mich fest. »Vater«, konnte ich noch rufen. Dann fiel ich hin. Danach legten sie Vater auf eine Trage und zogen los. Pferdewagen mit Bauern kamen uns entgegen. Wir mussten am Rand gehen, um nicht mit ihnen zusammenzustoßen. Der Weg war auf beiden Seiten bewachsen, und als wir die Kuppe des Hügels erreicht hatten, stand die Sonne schon über dem Horizont. Jetzt war ich mir völlig sicher, dass Vater die ihm angelegten Fesseln sprengen und die Menschen, die ihn hierher geschleppt hatten, so schlagen würde, wie den Mann, den im Hotel provoziert hatte. Das unerträgliche, murmelnde Beten wurde immer stärker. Ich spürte, dass ich keine Luft mehr bekam und schrie. Der Schrei muss mir Kraft gegeben haben, denn ich riss mich von den Leuten los, die mich an der Hand gehalten hatten, und rannte zum Bach. Als ich mich umschaute, sah ich, dass sie mir nachrannten und mich umzingelten. Ich lief schnell und muss wohl einigen Abstand gewonnen haben. Die Leute, die mich schließlich einholten, waren außer Atem und schleppten mich wieder zurück. Als ihr harter Griff nach einer Weile etwas nachließ, riss ich mich zum zweiten Mal los, doch sogleich erwartete mich der nächste Hinterhalt. Hinter dem Gebüsch standen bereits zwei schwarz gekleidete Juden. Wieder begann das Gebet und ich schrie, »Vater, Vater!« und spuckte. Das war anscheinend zu viel, denn einer der Juden schlug mich ins Gesicht. Die Ohrfeige öffnete meine Tränenkanäle und ein Strom von Tränen floss über mein Gesicht. Dann haben sie Vater vor mir versteckt. Für den Rückweg hatten sie mir schon Hände und Füße gebunden. Die Leute beugten sich herunter und redeten zu mir, aber ich hörte nur meine eigene Stimme. »Ich will meinen Vater! Ich will meinen Vater!« Der Weg war lang. Irgendwann sprachen die Leute nicht mehr mit mir. Auch im Haus des Krämers lösten sie die Fesseln nicht. Die Frau brachte mir Suppe und redete mir zu, etwas zu essen. Die Männer standen beisammen und beteten. Ihr Murmeln tröpfelte in mich hinein und ich schrie, »Vater! Vater!« Es wurde dunkel. Die Leute gingen nach und nach, und ich blieb allein mit dem Krämer und seiner Frau zurück. Sie saßen neben mir und redeten auf mich ein. Ich habe sie wohl gehört, aber nichts verstanden. Der Gedanke, nachts die Fesseln zu lösen und wegzurennen, ließ mein Weinen verstummen und ich schlief ein. Ich schlief viele Stunden. Als ich aufwachte, dachte ich, ich sei in der Herberge, nicht weit vom Kloster. Doch dann sah ich das bärtige Gesicht des Krämers und seine Frau. Ich erinnerte mich, wo ich war, und trotzdem sagte ich, »Ich habe Asthma.« »Was?« Die Krämersfrau bekam vor Staunen den Mund nicht mehr zu. »Ich habe Asthma«, wiederholte ich, begriff aber sofort, dass diese Worte fehl am Platz waren. Wie lange ich bei ihnen gewesen bin, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Jedenfalls haben sie meine Fesseln nicht gelöst. Ich lag gebunden im Bett. Entweder ich schlief oder ich schrie. Eines Morgens trug mich der Krämer auf den Wagen und wir fuhren zu dritt los. Es war Sommer. Das Licht tat mir weh. Als wir unter Bäumen fuhren, sah ich plötzlich Vater. Er war groß und breit, hatte den Kopf hinter dem Mantelkragen versteckt und seine Schultern waren von eisernen Fassreifen umspannt. Ich wollte schreien, konnte aber nicht. Sein Schweigen füllte mich ganz aus. Nach einer Weile hielt der Krämer an einem Brunnen, tränkte die Pferde und reichte auch mir einen Krug Wasser. Ich nahm nichts an. Wir zogen weiter durch den tiefsten Wald. Gegen Abend erreichten wir Czernowitz. Auf den leisen und überschatteten Straßen gingen Menschen spazieren. Ich wunderte mich, dass sie nicht sahen, dass Vater und ich nun zusammen waren und uns jetzt nichts mehr trennte. Unser Wagen fuhr durch die Stadt. Ich hörte das Aufschlagen von Vaters hohen Stiefeln und war mir sicher, dass wir gleich zur Gemeindeküche fahren würden. Die Frau des Krämers sprach wieder mit mir. Ich antwortete nicht. Ihr Gesicht war bleich und hässlich, und ich hatte den Eindruck, im nächsten Moment würde sie den Mund aufmachen und schreien. Vor dem Waisenhaus hielt der Wagen. Der Krämer trug mich auf dem Arm, und seine Frau läutete am Tor. ein Hausmeister fragte etwas, und die Frau zeigte auf ihren Mann und mich. Auch von hier versuchte ich zu fliehen, doch der Krämer war stark und hielt mich an den Knöcheln und an den Händen fest. Der Mann im Büro wollte meinen Namen wissen. Als er ihn hörte, fragte er, ob ich der Sohn von Arthur Rosenfeld sei. Die Leute im Büro nebenan betrachteten mich und erkundigten sich nach Vater. Der Krämer berichtete. Das war am 6. Juni 1938. Ich war mir sicher, dass Vater am Abend zurückkommen würde, so wie immer. Nachdem der Krämer und seine Frau alles erzählt hatten, schienen sie zufrieden mit dem, was sie getan hatten, und gingen. »Paul, was möchtest du essen?« fragte der Mann aus dem Büro ganz sachlich. »Ich möchte gar nichts. Ich warte auf Vater«, sagte ich, ohne ihn anzuschauen. »Dein Vater wird nicht so bald kommen. Du musst Geduld haben, und inzwischen solltest du etwas essen«, antwortete er und ging ein Butterbrot schmieren.